zu, draußen schwirren die Gerüchte, geben sich als wirklich wahre Berichte. So schlüpfen sie von Mund zu Mund und werden fett dabei und kugelrund. Baby von dir sprang eines mir soeben in das Ohr. Oh nein, nein, ich geb nichts drauf, ich wär tot. Ich mach das Fenster zu und küss dich vor der Nacht. Hab schon nicht mehr an gedacht. Fenster zu, draußen schwirren die Gerüchte, machen gerne Zweisamkeiten zunichte. Verletzlich ist die Menschenbrust und sie verletzen sie mit Menschenlust. Baby von dir sprang eines mir soeben in das Ohr. Oh nein, nein, ich geb nichts drauf, ich wär tot. Ich mach das Fenster zu und küss dich vor der Nacht. Hab schon nicht mehr an gedacht. Baby von dir sprang eines mir soeben in das Ohr. Oh nein, nein, ich geb nichts drauf, ich wär tot. Ich mach das Fenster zu und küss dich vor der Nacht. Hab schon nicht mehr an gedacht. Fenster zu, draußen schwimmen die Gerüchte. Dazu, draußen schwirren die Gerüchte. Wenn es in diesem Regen reißt, wer weiß auch nicht mehr, was er weiß. Wenn es in diesem Regen reißt, wer weiß auch nicht mehr, was er weiß.